Enjoy vom NDR. Euer Tag, eure Infos. Um 19 Uhr mit Kevin Bieler. Ein erster Hilfskonvoi mit 20 Lastwagen hat heute den südlichen Gazastreifen erreicht. Danach wurde der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und Gaza allerdings wieder geschlossen. Aus Tel Aviv, Julio Segador. Personen, etwa Flüchtlinge mit ausländischen Papieren, durften aus dem Gazastreifen nicht ausreisen. Der israelische Militärsprecher Hagari erneuerte am Nachmittag die Forderung, den Norden des Küstenstreifens und Gaza City umgehend zu verlassen. Die humanitären Bedingungen im Streifen seien unter Kontrolle, erklärte er. Es sei weiterhin notwendig, dass die Bewohner des Nordens in den Süden ziehen sollten und die humanitäre Hilfe, die jetzt in den Streifen gelangt, dorthin geliefert wird. Auf dem Krisengipfel in Kairo zum Nahostkrieg haben Deutschland, Großbritannien und Frankreich Israel zur Rücksichtnahme auf die Zivilisten im Gazastreifen gemahnt. Im Kampf gegen die Hamas müsse mit größtmöglicher Rücksicht auf die unschuldigen Menschen in Gaza geführt werden, sagte Bundesaußenministerin Baerbock. Der ägyptische Präsident al-Sisi hatte kurzfristig Vertreter vieler arabischer und europäischer Staaten zu einer Friedenskonferenz eingeladen. Das Ostseehochwasser an der Ostküste von Schleswig-Holstein hat schwere Schäden verursacht. In Flensburg gab es die höchste Sturmflut seit 100 Jahren. Landesweit waren die Rettungskräfte mehr als 1500 Mal im Einsatz. Mehrere Deiche brachen oder wurden beschädigt. Zahlreiche Yachten wurden beschädigt oder sind gesunken. Die Aufräumarbeiten und Reparaturen werden länger dauern. CSU-Chef Söder hält es für notwendig, in ganz Deutschland eine Grenzpolizei einzuführen, um die hohe irreguläre Zuwanderung einzudämmen. Das reiche nicht nur in Bayern, sagte der Ministerpräsident beim Deutschlandtag der Jungen Union. Zuvor hatte der CDU-Vorsitzende Merz Kanzler Scholz zu einem schnellen und entschlossenen Handeln in der Migrationspolitik aufgefordert. Bayer Leverkusen springt wieder an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Das Team gewann beim VfL Wolfsburg mit 2:1. Aus der NDR-Sportredaktion Lars Bente. Damit ist die Heimsiegesserie der Niedersachsen gerissen. Daran konnte auch der zwischenzeitliche Ausgleich durch VfL-Verteidiger Lacroix nichts ändern. Wolfsburg ist vorerst Tabellenachter. Direkt hinter Spitzenreiter Leverkusen liegt Stuttgart auf Rang 2. Der VfB hat 3:0 bei Union Berlin gewonnen. Topstürmer Girassy erzielte seinen 14. Treffer im 8. Saisonspiel, musste kurz danach aber verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Außerdem hat Freiburg Bochum mit 2:1 geschlagen, Leipzig gewinnt in Darmstadt mit 3:1 und auch Frankfurt feiert einen 3:1 Auswärtserfolg, und zwar in Hoffenheim. Enjoy euer Tag, eure Infos, zuverlässig und aktuell. Der Abend wird im Norden bis auf die Küsten wieder was wolkenloser und trockener, es bleibt aber immer noch sehr windig. Heute Nacht bleibt es dann auch erstmal so bei 12 bis 6 Grad, es wird aber in Schleswig-Holstein und auch in Teilen Niedersachsens nochmal richtig stürmisch mit stürmischen Böen, da solltet ihr aufpassen. Am frühen Sonntagmorgen starten wir dann mit Nebel in den Tag, es wird danach dann wieder nass an mehreren Stellen im Norden. Erst am Sonntagabend wird es wieder schöner, nicht mehr so windig, nicht mehr so nass, bei bis zu 16 Grad. Wir checken hier die Straßenlage für euch. Es ist nichts los. Ihr kommt ganz wunderbar durch. Wir haben nur eine Warnmeldung noch für Mecklenburg-Vorpommern, und zwar in Wieg am Darß. Da hat es nämlich zwei Deichbrüche gegeben und da wird vor Hochwasser gewarnt. Da also am besten die Bereiche Wieg und Gliesenrade meiden, und Bodendeiche dürfen ja sowieso nicht betreten werden. Also da schön aufpassen. This is Enjoy. Der beste Abend der Woche. Hallo. Mit mir, Sabine Lebeck. Eine Stunde noch machen wir uns hier warm für was auch immer ihr vorhabt. Falls ihr feiern solltet, falls ihr einfach nur einen gemütlichen Dungeons & Dragons Spielerabend mit Freunden macht heute am Samstag. Ist euch überlassen. Wir liefern hier die passende Musik dazu. Ab 20 Uhr gibt es hier die Residence, heute mit Weiß. Es ist also quasi jetzt die letzte Stunde nochmal so ein Warm-up, so ein Fit-Machen. Es ist so das musikalische Sit-Ups machen, könnte man sagen. Wir haben zum Beispiel jetzt hier direkt für euch Steve Aoki, Trinix und Aiken mit Locked Up. Das ist nämlich ein Cover aus dem 2000er Song von Aiken. Der hörte sich so an. Erinnern wir uns alle dran, jetzt hat das Ganze ein neues Gewand durch Steve Aoki, und es klingt so hier bei Enjoy Locked Up von Steve Aoki, Trinix und Aiken. They won't let me out. I'm steady trying to find the motive. Why do what I do? The freedom ain't getting no closer. No matter how far I go, my car is stolen. No registration. can't stop me and I get locked up. They won't let me out. They won't let me out. I'm locked up. They won't let me out. No, they won't let me out. I'm locked up. They won't let me out. They won't let me out. I'm locked up. They won't let me out. No, they won't let me out. Visitation no longer comes by. Seems like they forgot about me. Commissary is getting empty. Cellmates get food without me. Can't wait to get out and move forward with my life. Got a family that loves me and wants me to do right. But instead I'm here locked up. They won't let me out. They won't let me out. I'm locked up. They won't let me out. No. Uptown to Rio, back with a couple peas, corner blocks on fire, and the club was dressed as fiends, making so much money, products moving fast, put away the stash, and as I sold the last bag, fucked around and got locked up, they won't let me out, they won't let me out, my nigga, I'm locked up, they won't let me out, no, they won't let me out, I got locked up, they won't let me out. Sometimes when you're scared to take a step, you're fighting with the waves, so afraid of the tide. Gotta let it go. Tell me who flop, who cop the blue drop, who jewels got pop, who mostly dozy down to the blue drop. The same old pimp, mace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on a blimp. Guarantee a million sales, pull another luck. You don't believe in Harlem World,

it in your eyes. Oh. I try to let you go, then I choke. I change my mind. Zusammen mit Bowser und Bad Chief. 9 bis 9. Wir lieben neue Musik. Enjoy the music. Manchmal muss es einfach sein. In der Ferne läuft ein Song. Baby, hear me when I come. Wie der King of Bongo Bong. Ich würfel die Sekt. Hol mir den Jackpot. Gib mir kein Sekt. Ich trinke wie James Bond. Keine Verschwendung. Glaub mir, wir finden dafür noch Verwendung. Stundenlang Mario Kart auf der 64er Nintendo. Manchmal vor 8 bis 8. Manchmal vor 9 bis 8. Mich die ganze Zeit. Ich lebe von Stadt zur nächsten Stadt, komm vielleicht nie mehr heim. Versteh mich jetzt nicht falsch, es ist genau das, was ich mein. Tu nur, was ich will, das Leben könnte nicht besser sein. Ja, ich flieg so weit, weit, flieg an morgen schon vorbei. Und die Kippe brennt sich in meine Fingerspitzen schon nein. Von Bowser Bad Chief hier bei Enjoy 9 bis 9. Wir lieben ja neue Musik. Wir haben bei der Enjoy Morning Show mit Martina und Greg schon sehr oft darüber geredet, dass Martina ja jetzt Hühner hat. Für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Sehr süße Hühner, 6 Stück sind es insgesamt. Sehr fluffige Hühner, die leider keine Eier legen. Schade. Jetzt haben wir gedacht, vielleicht liegt es einfach daran, dass wir sie unter Druck setzen, weil wir die ganze Zeit wollen, dass sie Eier legen. Aber wir haben gedacht, dann setzen wir sie einfach noch mehr unter Druck. Weil unter Druck entstehen Diamanten. Und haben gedacht, ihr tippt einfach, wann denn diese Hühner von Martina aus der Enjoy Morning Show das erste Ei legen. Und alle Leute, die von euch richtig tippen, auf den richtigen Tag, die kriegen einen Eierkocher und random, einfach weil wir es können, noch Shirin David Konzerttickets dazu. Ist eine schöne Kombi, fanden wir auch. Deswegen eben diese beiden Preise für euch, wenn ihr richtig tippt, wann Martinas Hühner endlich mal das erste Ei legen. Wir haben zum Beispiel von Jerome schon über den Messenger der kostenlosen Enjoy-App einen Tipp bekommen. Er schreibt, da, wenn es Junghühner sind, dann werden die wahrscheinlich erst in 14 Wochen Eier legen. Also er tippt auf den 3. Januar. Chris hat noch geschrieben, dass er glaubt, dass das erste Ei an Halloween rauskommt, weil sich die Hühner einfach so sehr erschrecken. Also die plumpsen einfach raus. Sehr kreativ. Und Mauzi hat noch geschrieben, mit einem richtigen Expertentipp, sie glaubt, dass das erste Ei nach dem Winter kommt, wenn die Tage wieder heller werden, weil ohne Tageslichtlampe kann es passieren, dass Hühner in die Winterpause gehen, was Eierlegen angeht. Was ist euer Tipp? Könnt ihr gerne alles mal durchgeben. Auf enjoy.de tippt ihr da einfach ein, wann Martinas Hühner das erste Eiligen. Und ich wiederhole es nochmal, was es für tolle Preise gibt. Ein Eierkocher, was er mit dem Thema zu tun hat. Und dann gibt es noch Shirin David Konzertkarten. Einfach so random mit dabei. I could feel your cup. You know my river won't evaporate. Enjoy. Put my life on the line. It's the only way I'll ever feel alive. Kiss the rose, love is blind. I don't care about the thorns if you're my type. Natürlich bei Enjoy nochmal auf die Straßen. Haben nur eine Meldung für euch, und zwar eine Gefahrenmeldung für Mecklenburg-Vorpommern in Wiek am Darß. Da hat es zwei Deichbrüche gegeben. Deswegen wird da vor Hochwasser gewarnt. Am besten die Bereiche Wiek und Bliesenrade meiden. Bodendeiche dürfen auch nicht betreten werden. Und falls ihr da wohnt, am besten eure Häuser sichern wegen des Hochwassers. Und am besten umfahrt ihr auch das betroffene Gebiet, da wo die Deiche gebrochen sind, weiträumig. Und bitte passt auf, dass ihr auch die Einsatzkräfte da nicht behindert, falls ihr da irgendwo lang müsst, die da immer noch in Arbeit sind. Danke auch an alle Einsatzkräfte, die jetzt in Schleswig-Holstein und auch in Mecklenburg-Vorpommern nach der Sturmflut da gerade alles versuchen, wieder in den Normalzustand zu bringen. Fahrt natürlich auch schön vorsichtig mit unserem Motto: Kopf hoch, das Handy kann warten. Das ist für euch die Enjoy Morning Show. Als ihr noch zu Hause gewohnt habt, ja, mhm, und ihr wart in eurem Zimmer drinnen, ja, Tür war zu, ja, eure Eltern wollten was von euch, ja, haben sie geklopft oder nicht? Doch, nachher irgendwann ja. Dann haben sie immer einmal kurz vorsichtig, aber eigentlich schon im Klopfen aufgemacht. Krass. Da, zack. Bei dir? Also ich habe polnische Eltern, die sind früher im Zimmer, bevor du Dzień dobry sagen kannst. Alter. Das ist wirklich... die Hölle. Martina und Greg. Montags bis freitags von 6 bis 10. Check die neuesten Videos von Martina und Greg aus der Enjoy Morning Show. Jetzt die Enjoy App runterladen. Und jetzt eure Stars. Hi, it's me, Rita Ora. I'm Sam Smith. Und eure Lieblingsmusik. Enjoy. Enjoy. Enjoy the music. Run away, right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I gotta say to you. There's somewhere we gotta go. Been out of sinking in the sand. take my hand, let's have a blast and remember this moment for the rest of our lives. Our lives, our lives, our lives. Tonight, tonight, tonight, cause tonight's the night, am I right? Feels like a night for a party. My niche, so naughty. There's a knock on the door, it's the neighbors. Quick cock blocking, we're having a hoedown. You hoes down, don't let me pull my hose out. Cause it's big, long, pink, strong. I've been known to dance like all night long. Grab my hand, play this song. DJ, save my life, come on. Leave your fear back off the wall. Free your beat and pussy pop. If you don't have a pussy, pop a cock into a boot tie. To a boot tie, yeah, yeah. And we danced, oh, and we cried, oh, and we laughed, oh, and had a really, really, really good time. Oh, take my hand, oh, let's have a blast, oh, and remember this moment for the rest of our lives. I am not going to stand on the wall. I will dance, I will dance, I will break that ass off, and I see you in the corner. Corner looking so small, doing the robot. Like if I died tonight, at least I went hard. I will not give a damn who watches me. I will live, liberate the thoughts in me. I will be the disco ball freak and give my all to whatever girl's booty I'm freaking on. I'm not skeeting, nah, it's just freaking hot. Alright, I skeeted. I will not be a mannequin, no. The ego banish it. The roof's on fire, let's burn down the Vatican. I will moonwalk to Pluto in honor of Michael Jackson. In heaven he'll be saying that man is tired of dancing. Rip to the king, Michael Jackson. We learned it all from you. Dedicate this to the dance floor. Party out the sorrow till tomorrow morning happens. We pledge allegiance to the DJ. Put your hands up and we danced. You see me looking at you from that bar right over there. But your friends are huddled up and they are hating on a player. I just wanna dance with you, get on the back of you. Tip tap the boots, extract the truth. Dance with you, get on the back of you. Dance, dance, dance, awesome. Dance with you, I just wanna dance with you. Come in, go, go, go, go, go, go. I see you, girl. Get over. I just wanna dance with you. I just wanna dance with you. And we danced, and we cried, and we laughed, and had a really, really, really good time. Take my hand, let's have a blast, and remember this moment for the rest of our lives. Lass es noch auslaufen, sonst schreiben wieder einige von euch, dass ich nicht mehr über die Musik reden soll. Macklemore hier, and we dance by Enjoy. Das ist genau das Motto, das wir hier bewirken wollen beim besten Abend der Woche, damit ihr euch so ein bisschen einstellt auf das Wochenende, auf den Samstagabend. Da darf natürlich auch eine Person nicht fehlen, die ja jeden Tag, seitdem sie auf Tour ist, für Schlagzeilen sorgt. Natürlich geht es um Taylor Swift. Die haben wir auch hier. Aber bevor ihr sagt, oh, schon wieder ein Song von Taylor Swift, wartet. Wir haben hier Taylor Swift in einem Remix von LP Gjobby. Cruel Summer ist der Song, den wir hier für euch im Remix haben. Und während ihr den hört, könnt ihr mal überlegen, wie viel Kohle es kosten muss, in den USA auf eine Show von Taylor Swift zu gehen, wenn alle Leute, die da wohnen in den USA, sich schon Tickets kaufen und Unterkünfte im Ausland, also in Südamerika oder auch in Europa, weil der Flug und die Hotelunterkunft immer noch gemeinsam günstiger sind als ein Ticket in den USA von Taylor Swift. Das schon ein bisschen wild, muss ich sagen. Das ist hier Cruel Summer LP Gjobby Remix bei Enjoy im besten Abend der Woche. People dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Came the out the window. Always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes. What does it kill me? Make me want you more. And it's new, shape of your body, it's new. The feeling I've got, it is ooh. eure Lieblingsmusik bei Enjoy. It's Kim Petras. Featuring Nicki Minaj. Enjoy the music. Yes, we rap, we throw jabs, bitch, I get dragged. We be like gag, call it Kim Petty. When I ride it, I ride it steady. Brand new range, I just painted it Betty. I set trends from Queens to Beijing. I'm not the one to do the imitating. Puff, puff, pass, cause you know we blazing. When I put it on him, he say it's amazing. All this cake, he doing a tasting. I send shots, get ready, they may sting. It's Barbie and it's Kim Petras. Main character syndrome, they extras. We ain't answering questions. Click on a bitch before she finish her sentence. If you want me, let me know. Tell me now. Kim Petras, hier ist sie mit Alone zusammen mit Nicki Minaj. Die wird wahrscheinlich ganz schön viele blaue Flecken gerade haben. Sie ist ja gerade auf Tour und es gibt so viele Videos im Internet von den Fans, von ihren Konzerten, in denen sie richtig böse auf der Bühne fällt oder manchmal sogar von der Bühne runterfällt. Und ihre Tour, die geht auch noch gar nicht so lange. Ich glaube, die geht erst einen Monat. Also die kommt ja auch jetzt im Februar zu uns nach Deutschland. Aber es ist schon heftig, wie sie da einmal komplett runterfällt und dann auch irgendwie erstmal 5 Minuten lang unauffindbar ist. Und dann aber sagt, nee, es geht mir gut, alles okay. Sie macht sich auch selbst darüber ein bisschen lustig, postet es auch in ihrer Insta-Story, diese ganzen Videos, dass sie halt auf der Bühne irgendwie fällt. Aber so ist das, wenn man halt irgendwie eine krasse Performance hinlegen will, ne? Und dann auf hohen Schuhen da irgendwie rumzuckelt. Wir haben jetzt hier noch einen Songwunsch zum Abschluss, denn wir geben ja gleich an Weiß ab mit den Enjoy Residents und haben noch hier von Shania den Wunsch Fischer mit Losing It. Den erfüllen wir natürlich gerne noch zum Ende. Es ist ein Song, der richtig reinhämmert, könnte ich sagen. Der geht zornig nach vorne. Genauso wollen wir das. Ich bin Sabine Lebeck, hab damit noch einen schönen Abend. Enjoy. Enjoy. Yeah, pull up in the Ritz in my brand new whip and go. Oh, yeah. With a full eclipse and a moon lit like whoa. Everything blurred, mixing all that smoke with the gray goose. Fendi baguette on the bar top, both my hands on you. Take a picture of my figure. Catch a glimpse. Baby, I'm the keys to your car, babe. If you lose me, then baby, good luck. I'm the king to your checkmate. Still yours, though, baby, you've won. I'm the bubbles in your champagne. Grip me tight like you're holding your cup. I'm the keys to your car, babe. Whoa, know that you need me. That you need me. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call? In the name of love. In the name of love. Name of love. In the name of love. Name of love. In the name of we could bathe in all the lights. Would you rise up? Come and meet me in the sky. Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. In the name of love. Love, in the name of love. Du moderierst den Enjoy Nachmittag. Was macht Radio für dich so besonders? Ich finde, Radio ist wie ein guter Freund, der da ist, um einen abzulenken oder zum Lachen zu bringen. Vielleicht auch, damit man sich nicht alleine fühlt. Und natürlich, um einem eine richtig gute Playlist zu basteln. Baby, ich weiß, du willst bei mir sein. Woche für Woche sitzt unser Musikteam zusammen, entscheidet, welche Songs kommen, bleiben oder gehen. Und welche Songs ihr unbedingt kennenlernen solltet. Enjoy Songradar. Wozu? Damit ihr eine gute Zeit habt. 100 Jahre Radio. Hört nie auf. Liebes Radio, herzlichen Glückwunsch.